We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja? Und was passiert objektiv? Es, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show. Hier gibt es nur was Echtes. Zum Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? It's time to get red. Education. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reducation. Heute im Studio sind... Nochmal bitte. Justina, hallo. Marius. Genau, und Mo, der ist noch nicht da, aber er ist in wenigen Minuten da. Ja, heute werden wir über verschiedene Themen wieder reden, die sich mit der Kommerzialisierung von Bildung beschäftigen. Unter anderem war in Marburg eine Demo, über die wir reden wollen. Dann ist im Bereich, im ganzen deutschsprachigen Bereich vieles passiert. Und dann werden wir natürlich wieder in andere Länder schauen, was dort passiert ist und über den globalen Education Strike reden, der im Herbst stattfinden soll. Und haben dann noch ein kleines Special zum Sudan, ganz aktuell, und mehrere Interviews aus Asien. Jetzt gibt es erstmal Musik und dann geht's weiter. Und zwar hören wir jetzt The Journey von Aqua Naru. Da sind wir wieder nach dem schönen Lied. Als erstes, bevor wir dann quasi inhaltlich werden, wollen wir so ein bisschen einen kleinen Blick auf Marburg richten und gucken, was da so gewesen ist. Und was. Weil es ja auch schon Inhalt ist. Klar, genau. Aber eben quasi so ein bisschen rundum, damit wir eben abstecken können, was hier so war. Neben dem Bildungsfest, was stattgefunden hat, eben ab Freitag hat es angefangen, bis Samstag hat es gedauert, glaube ich. 2-3 Tage bis Sonntag, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, bis Sonntag war das. Auf dem es eben viele sehr interessante Workshops gab und auch viele Zelte mit vielen inhaltlichen Punkten, gab es eben im Vorfeld des Bildungsfestes am Donnerstag, also vergangenen Donnerstag, die zweite Rad- und Skater-Demo in Marburg. Die hat um 16 Uhr am Elisa-Dochmann-Platz angefangen und es sind ungefähr 60 Menschen zusammengekommen, die eben entweder auf Rollschuhen oder mit Fahrrädern unterwegs waren und dann eben durch die Stadt Marburgs gefahren sind. Sie hatten auch mehrere Zwischenkundgebungen gehabt und da würde ich einmal mal kurz dazu sagen, was die inhaltlich so für Themen aufgegriffen haben, denn ich finde das ziemlich interessant. Es war jetzt nicht einfach so eine Demo, wo man durchfährt, sondern durchaus auch mit sehr vielen Inhalten verbunden. Die erste Zwischenkundgebung gab es eben zwischen Universitätsbibliothek und der Philfag. Da, also ne, da in der Mitte verläuft ja genau die Stadtautobahn und das Thema eben dieser Zwischenkundgebung war gerade auch diese Situation, nämlich Lärm und Einschränkungen der Nutzung und Aufenthaltsqualität, wie es heißt, in Universitätsbibliothek und Philfag. Und eben die Rolle von Lärmemissionen als Umweltbelastung und Einschränkung von Lebensqualität. Dann ist die Demo weitergegangen Richtung Hauptbahnhof und da haben sie sich dann als nächstes aufgehalten vom Nachtsalon und dort wurde dann eben über den Bahnhofsvorplatz erzählt mit eben Blick auf den Radverkehr, der dann eben für diese Gegend geplant ist, aber eben auch generell die generelle Radverkehrspolitik in der Stadt Marburg. Die dritte Kundgebung dann hat stattgefunden am Firmaneiplatz, das ist hinter der E-Kirche, wo dann eben auch später die neue Universitätsbibliothek gebaut wird. Und dort wurde eben über die zukünftige Campusplanung gesprochen und eben auch die Fehler der vergangenen Stadtplanungsgeschichte unter die Lupe genommen. Und die abschließende Kundgebung fand dann eben vom Radikate-Tunnel statt in der Biegenstraße, also in der Nähe des Hörsaal-Hauptgebäudes. Und da wurde halt eben auf die selbstorganisierte Hilfe und die Vorstellung der Verkehrsinitiativen eingegangen. Also Radikate und Radlos und was sie tun und wie eben Leute, die Probleme mit ihren Fahrrädern haben, dahin kommen können und sich beraten, also nicht beraten, aber sich eben Hilfe holen können, also Hilfe zur Selbsthilfe, um genau zu sein. Und das Schöne daran ist, da gibt es auch eine gesonderte Sprechstunde, Sprechstunde ist ja blöd, aber eben eine gesonderte, ja, wie soll man das nennen? Öffnungszeit? Ja, danke. Eine gesonderte Öffnungszeit eben für Frauen, dass die dann eben dann unter sich sich gegenseitig helfen können. Und das ist auf jeden Fall eine super Einrichtung und wird auch vom AStA unterstützt. Ach ja, ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt, ne? Dass die Demo eigentlich vom Referat für Verkehr und Umweltreferat zusammen mit eben diesen beiden Initiativen, nämlich Radikate und Ratlos, organisiert wurde. Ich glaube, das habe ich vergessen zu sagen. Genau, also das ist das, was passiert war. Und es ist auch fürs nächste Jahr wieder geplant, eben im Vorfeld des Bildungsfestes dann quasi die dritte Demo zu organisieren und durchzuführen. Genau. Das vielleicht so als ein Schmankerl aus Marburg. Ja, gut. Dann. Wir hören dich nicht. Okay, jetzt hört ihr mich. Ja, jetzt funktioniert es. Ja, kleines Problem mit der Technik, aber ist gelöst. Ja, wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar gibt es Neuigkeiten zur Kommerzialisierung von Bildung hierzulande. Und zwar wurde die Freie Universität Berlin erneut zur Exzellenzuniversität ernannt. Juhu! Yay! Der AStA der Uni hat sich in einer Pressemitteilung dazu geäußert und die KÜR sowie die gesamte Exzellenzinitiative scharf kritisiert. Das Ganze kann man nachlesen auf www.astafu.de, astafu zusammen und dann .de. Und in der Pressemitteilung schreiben die Menschen aus Berlin, dass die Exzellenzinitiative nahezu nur negative Auswirkungen für die Studierenden hat, wie Demokratieverlust, restriktive und unsoziale Studienbedingungen. Auch bedeutet die Ernennung eine erneute massive Geldverschwendung, da Mittel für prestigeorientierte Projekte auf Kosten der Lehre bereitgestellt werden. Weiterhin lehnt der AStA der FU die Qualitätssicherungsverfahren ab, die ebenfalls mit der Exzellenzernennung einhergehen. Die müssen nämlich dann implementiert werden, damit man auch weiterhin exzellent ist. Ja, wir hatten in vergangenen Sendungen schon mal ausführlicher über diese Maßnahmen von Bund und EU geredet. Also vor allem in der vierten Sendung, die könnt ihr in unserem Archiv nachhören auf freedom.net. Da gibt es dann so eine Reducation-Sektion und da ist ein Archiv. Gut, vielleicht nochmal ein kurzer Überblick, was das Ganze ist. Die Vergabe der Exzellenztitel für Universitäten geht von einer gemeinsamen Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem sogenannten Wissenschaftsrat aus. Unis bewerben sich da mit Forschungsprojekten und wenn sie den Contest gewinnen, sozusagen auf dem Siegertreppchen stehen, dann gibt es eben Geld für genau diese Projekte. Dabei überrascht es natürlich nicht, dass es sich da um sehr wirtschaftsnahe, also ökonomisch verwertbare Forschungsprojekte handelt, die dann mit Geld überschüttet werden, während für Lehre und so weiter kein Geld da ist. Gut, also neben der FU in Berlin wurde auch die Humboldt-Uni in Berlin und weitere Unis in Bremen, Dresden, Köln, München eben zur Exzellenz erhoben. Der AStA der FU hat sich, wie schon erwähnt, dagegen ausgesprochen und betont halt, dass es eigentlich für die Leute, für die Studierenden und auch für die Mitarbeiter eigentlich nur eine Verschlechterung darstellt. Bei den Mitarbeitern vielleicht nicht für die bei diesen Projekten dann, die Geld bekommen, beteiligt sind, aber für den Rest halt schon, weil da ist eben auch Geldnot sonst vorhanden. Außerdem bedeutet diese Exzellenzernennung eben auch eine generelle Kommerzialisierung der Uni. So gibt es zum Beispiel keinen Platz mehr für studentische Initiativen, Cafés oder sonstige Räume am Campus, denn sie würden die Corporate Identity der Uni stören. Ja, also wenn da einfach so ein autonomer Bereich innerhalb des Campus entstehen würde, das würde halt nicht so ganz ins Gesamtkonzept passen einer exzellenten Uni, die möglichst effizient, sauber und so weiter halt ist. Bedauerlicherweise scheint die Führung der Uni aber natürlich, also ist eigentlich nicht so überraschend, ist natürlich sehr überzeugt von der Exzellenzinitiative und möchte dieses Prestige auch behalten. Und darum werden eben Entscheidungen, die das herbeiführen, autoritär über die gesamten Statusgruppen und Gremien hinweg durchgedrückt. Schön an der Pressemitteilung des AStA FUs ist, dass die Menschen auch erkannt haben, dass es eben sich um eine künstliche, also um die Schaffung einer künstlichen Marktsituation handelt, die Konkurrenz zwischen den Hochschulen herstellt, und sie lehnen das auch entschieden ab. Auch die Marburger Uni, also die Philipps-Uni, ist da bei solchen Sachen gerne dabei. Es gibt nämlich ein hessenweites Projekt, das heißt LOEWE. LOEWE steht dabei für Landesoffensive zur Schaffung wissenschaftlicher, ökonomischer Exzellenz. Also ähnlich, nur halt hessenweit beschränkt. Und da hieß es jetzt vor kurzem auf der Uni-Homepage, dass gleich drei Projekte gute Chancen haben, von LOEWE gefördert zu werden. Ja, da sehen wir also, das ist nicht nur in Berlin, das ist eigentlich in ganz Deutschland so, dass Unis sich auf diese Exzellenzprojekte und Initiativen stürzen, um eben da mitzumachen und sich auch gerne anpassen. Und in dem Zuge natürlich auch autoritäre Sachen einnehmen, autoritär werden. Das Interessante ist, ich kann mich halt noch an die Berichterstattung an dem Tag erinnern, wo das eben bekannt wurde in den Medien, in den Nachrichten. Das war, also es war erstaunlich, da gab es Jubel. Als es bekannt wurde, hat man eben diese jubelnden Professorinnen und Professoren gezeigt, einer Universität, die sich eben gefreut haben wie Schneekönige quasi, dass sie wieder in dieser Exzellenzinitiative aufgenommen worden sind, dass ihre Bewerbung quasi durchgegangen ist. Und aber ich finde das auch nicht so überraschend. Also ich meine, das Modell ist ja ganz klar, dass man die Grundfinanzierung so weit zusammenstreicht, wie es irgendwie geht, und dann hält man ein Stöckchen hin und alle müssen drüber springen. Und natürlich freuen sich die Universitäten, die am höchsten gesprungen sind, dass sie jetzt ein bisschen Geld kriegen. So, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Universitäten sich da bewerben, weil es so ein cooler Titel ist oder so, sondern die haben alle keine Kohle. Und ja, da gibt es halt ein bisschen Geld. So, und also natürlich die Professoren oder vor allem wahrscheinlich denen ihre Mitarbeiter freuen sich, dass denen ihre Stellen finanziert sind. Ja, das ist halt trotzdem überraschend kurzsichtig. Ja, natürlich, es ist kurzsichtig, aber ich glaube, wenn der Job davon abhängt, ob man da gewinnt oder nicht, dann freut man sich vielleicht auch kurzfristig darüber. Ja, stimmt schon. Gut, wir werden in Kürze dann auf ein Dokument eingehen, das uns nicht zugespielt wurde, aber davor gibt es erst nochmal Musik. Als nächstes würden wir dann gerne noch ein bisschen etwas zu Marburg erzählen, und zwar jetzt zu konkret Uni Marburg. Und zwar ist es so, dass in letzter Zeit ein Gerücht, würde ich das nicht nennen, aber eine Information in Umlauf ist, die doch sehr für Verunsicherung sorgt, auch in der Studierendenschaft. Und zwar sagt das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dass die Uni Marburg ein Minus von 30 Millionen Euro gemacht hat und damit quasi die einzige hessische Hochschule sei, die eben einen solch großen Verlust eingefahren hat für das Jahr 2011. Dann in einer Senatssitzung und auch durch eine Pressemitteilung der Uni-Leitung wurde das mehr oder minder korrigiert. Also es gibt da eine Erklärung auf der Uni-Homepage, in der eben nachzulesen ist, dass das mit den 30 Millionen so nicht stimme, sondern sogar der Großteil dieser Summe, nämlich 22 Millionen Euro, sind durch sogenannte Sondereffekte zu erklären. Darunter ist zum einen auch zu verstehen, das hat was eben mit der Haushaltsführung zu tun, dass es eben eine kameralistische Haushaltsführung ist. Das bedeutet eben, dass Einnahmen und Ausgaben getrennt voneinander veranschlagt werden müssen und sozusagen Gelder, die für einen ganz bestimmten Zweck eingestellt sind in den Haushalt, auch nur für diesen Zweck ausgegeben werden dürfen. Wenn sie nicht ausgegeben werden, dann gilt das ja erstmal quasi als, das ist ja erstmal dann wie als würde das Geld quasi ausgegeben, ja, weil es eben für keinen anderen Zweck als diesen verwendet werden kann. Wenn es dann nicht ausgegeben wird, dann fließt das eben in die Rücklagen zurück und so weiter und so fort. Es ist eine komplizierte Sache. Auf jeden Fall heißt das so viel wie, dieser Verlust ist eben nur buchhalterisch da und nicht tatsächlich, und dieses Geld ist eigentlich da. Das ist ein solcher Sondereffekt. Ein anderer ist, dass eben es einmalige Gehaltsnachzahlungen gegeben hat und die waren in erheblicher Höhe gewesen, aber dass es eben Nachzahlungen waren, die tatsächlich nur für das Jahr 2011 angefallen wären und nicht fürs Jahr 2012 gelten. Insofern, so die Unileitung, würden es nicht 30 Millionen minus sein, sondern eigentlich nur 8 oder eben je nachdem mit Kommastellen dann 7 und ein paar zerquetschte. Nichtsdestotrotz, und das verwundert doch sehr, hat sich die Uni und das Ministerium darauf geeinigt, Zitat aus eben dieser Erklärung der Unileitung, dass ein externes Beratungsunternehmen eine grundsätzliche Analyse der Finanzsituation der Marburger Universität durchführt, in diesem Zusammenhang auch prüft, durch welche Maßnahmen innerhalb des

Zum Teil auch beabsichtigt. Also. Um eben den Tenor wiederzugeben. Ah, okay. Ja. Ja, aber dann gehen wir jetzt trotzdem, glaube ich, mehr in den internationalen Bereich langsam. Ja, wir hatten noch eine kleine Sache, und zwar gibt es jetzt im Aster ein kleines Mitnehmsel. Ja, aber das ist ja das. Ja, also es geht jetzt um Kanada. Genau. Vielleicht können wir so ein. Achso, das habe ich nicht mitbekommen, dass du das schon erzählt hast. Ja, nee, habe ich noch nicht. Ich dachte, wir... Ja, komm. Also. Eine Diffusion. Okay. Also, ja, und zwar, wir hatten ja in verschiedenen Podcasts, verschiedenen Sendungen schon darüber gesprochen, dass in Quebec, in Kanada, eine breite und große Bewegung gegen die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche stattfindet. Und die haben auch ein gewisses Symbol, das haben wir in einem Skype-Interview damals auch gehört. Das ist ein rotes Quadrat aus Stoff, das man sich anheftet. Und jetzt kann man sich das auch in Marburg im Aster holen. Und zwar kann man sich das selber zusammenbasteln und anheften, um Solidarität zu zeigen und Aufmerksamkeit auf die Bewegung zu lenken. Genau. Und gleichzeitig, nicht gleichzeitig, sondern ab morgen gibt es auch in Frankfurt eine Soli-Aktion für die Leute in Quebec. Und zwar ist das um 12 Uhr. Ja, um 12 Uhr ist das morgen an der Ecke Bremer Straße und Hansaallee Straße. Hansaallee, Ecke Bremer Straße. Genau, und da gibt es einen Infostand und die Leute werden sich da versammeln, um lautstark Solidarität auszudrücken. Lautstark in dem Sinne, dass es ein sogenanntes Casserole geben wird. Das ist so ein Brauch, würde ich mal sagen, wo Leute mit Kochutensilien einhauen, Töpfe und so, mit Löffeln. Und ja, das wird dann auch morgen zelebriert. Gabeln sind auch okay. Ja, ich glaube auch. Okay. Ja, gut. Und in der Zwischenzeit ist auch Mo zu uns gestoßen. Hallo? Ja. Sag mal Hallo, Mo. Ja, hallo. Jo. Ja, wir kommen jetzt auch zum globalen Teil. Das hast du vorhin schon richtig angekündigt. Und zwar haben wir letzte Woche einen Podcast produziert in Englisch für alle Menschen, die Englisch sprechen können. Und den würden wir euch eigentlich einfach mal gerne vorspielen. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, This is the first Reducation podcast in English. My name is Yannick. I'm Marius. And I'm Mo. We are not part of any political party or organization. We are part of the autonomous group called Free Education Movement Marburg. And the student union of the University of Marburg. Marburg is a small town in Germany. We see ourselves as a part of a global movement for free and emancipatory education. And with this podcast, we want to contribute to the flow of information between education activists worldwide. We also do a radio show in German. It's called Reducation. The show focuses on the increasing commercialization of all aspects of our lives, especially education. But we don't want to act only locally. So this is the first English podcast of Reducation dedicated to an international audience. In this podcast, we want to talk about the reasons for a global education strike, which is currently being coordinated. Over the past few years, we have observed huge protest movements directed against the increasing commercialization of education in many parts of the world, such as Puerto Rico, Italy, Swaziland, South Africa, as well as regions in Asia like Indonesia, Bangladesh, or India. Most of you probably also heard of the latest protest movements in Quebec. So let's take a closer look at what's happening, for example, in the Universidad de la Laguna, which is on Tenerife. On April the 20th, the Spanish government published a royal decree in order to reduce the budget in education by 3 billion euros. Effects will include that 200 professors will be laid off in this university alone and tuition fees will more than double. In reaction to this, students quartered two faculties of the university since the 14th of May. This is just an example of what is happening all over Spain, which is why on May 22nd there was a national education strike. Also, New Zealand students have been struggling against increasing student debt and cuts to student allowance. There have been demonstrations with up to 1,000 people. At one single street blockade, police arrested around 50 students on June 1st. Also, teachers have been protesting against budget cuts and a planned increase in class sizes. It seems that people around the world are struggling against the increasing commercialization of education. The symptoms are pretty similar everywhere. Budget cuts, tuition hikes, de-democratization, increasing pressure on students and staff, as well as the struggle against increasing debt for students. Now, we ask ourselves, why is that so? Why are people everywhere facing more or less the same problems? And what can we do about the situation? To us, there seems to be a clear link between these issues and the global economic system. This system is based on competition, and being competitive is the main criteria shaping policy around the world. Regarding the symptoms mentioned before, such as de-democratization, budget cuts and tuition fees, it seems what we are witnessing is an emerging market of education on a regional and global level. Within this market, knowledge as well as people and their skills are regarded more or less as commodities. The structures and orientation of schools and universities are forced to comply to the demands of the labor market. These education factories are designed to produce human capital instead of enabling people to emancipate themselves. There are some people out there who are already resisting this development, but many of us... We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So now that we are mad, what do we do now? Since capitalism functions globally and our problems are closely linked to this economic system, we are convinced that we need to fight back globally united. We don't just want to defend public education, but create a new kind of education that primarily aims to emancipate the individual and society as a whole. Right now, angry people in many parts of the world, like Kuala Lumpur, Cairo, Athens, Tenerife and the Balkan region, as well as the province of Quebec, are discussing and preparing the first global education strike in history. This year, on October 18th and from November 14th to November the 21st, people from all over the world will act together for a common struggle for free emancipatory education. We, as activists in Marburg, call on all individuals as well as groups and assemblies identifying with the aims of the struggle to join us and get involved in the coordination. Communication takes place mostly through a website, regular chat meetings and a global mailing list. For details, check out www.ism-global.net. We want to use this opportunity to express our solidarity with all activists fighting for free education. Except for those idiots on Mars. See you in the streets. One planet, one struggle. Ja, den Podcast, das habt ihr jetzt eben gehört, aber genauso interessant ist es, ihn auch zu sehen, vor allem, weil er dann auch mit englischen Untertiteln versehen ist, sodass man eben den Text vielleicht besser nachverfolgen kann. Und es gibt auch sehr interessante Bilder, die da eingefügt sind. Den Podcast, wenn es euch interessiert, und ich kann es nur empfehlen, er ist wirklich sehr gut gelungen, finde ich, findet ihr auf YouTube, wenn ihr einfach nach Reducation Podcast sucht. Und wir werden uns bemühen, den möglichst ab morgen auf unsere Homepage einzustellen, freedom.net. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu dem, was vorhin gesagt wurde, nämlich diesem Quadrat als Symbol der Protestbewegung in Quebec. Es ist so, dass ihr könnt dieses Quadrat ab Montag auch gerne während der Sprechstunde des Referates für internationale Vernetzung abholen. Und die treffen sich nämlich montags immer von 2 bis 4. Und wenn ihr es montags nicht schafft, wäre es halt super toll, wenn ihr vorher euch per E-Mail quasi ankündigt. Die E-Mail-Adresse lautet internationale-vernetzung@asta-marburg.de. Damit eben die beiden wissen, dass sie die euch bereitlegen können, dass man das halt irgendwie so ein bisschen organisiert bekommt mit der Abholung. Aber an für sich sind die dann eben immer da erhältlich. Genau, okay. Und vielleicht noch anschließend an den Podcast, den wir gerade gehört haben. Das sollte im Prinzip ein Aufruf an Leute sein, dass sie sich einbringen in den Koordinationsprozess für den ersten Global Education Strike der Geschichte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Leute in Marburg. Schließlich haben wir hier hierzulande genug Probleme, die eine Beteiligung nahelegen. Ja, und vor allem, es sind eigentlich auch dieselben Probleme wie überall, also Entdemokratisierung, Unterfinanzierung, ja, Abhängigkeit von Drittmitteln, diese Exzellenzinitiativen, die vom Staat irgendwie eingebracht werden, damit die Hochschulen sich gegenseitig zu Tode konkurrieren. Das ist, also Studiengebühren haben wir zum Glück hier in Hessen abgewendet wieder, aber es sind eigentlich überall dieselben Probleme und deshalb ist halt der Ansatz, da auch global dagegen zu agieren. Und ja, wenn ihr auch die Schnauze voll davon habt und irgendwie den Global Education Strike in Marburg irgendwie unterstützen wollt, ob als Fachschaft oder als Einzelperson oder in eurer sonstigen Gruppe oder in dem Zusammenhang, in dem ihr das möchtet, ja, dann kommt einfach zu uns. Also das uns ist in diesem Fall einmal das Referat für internationale Vernetzung, das ihr, wie gesagt, montags von 14 bis 16 Uhr oder unter internationale-vernetzung@aster-marburg.de erreichen könnt. Ja, oder die Gruppe Freedom freut sich natürlich auch über Unterstützung, ob jetzt für diese Kampagne oder längerfristig. Ja, und dann kommt einfach vorbei oder schreibt uns und ja, dann kriegen wir das auch hin, dass Marburg sich auch beteiligt an diesem globalen Aktionstag, wo wir, glaube ich, noch nicht genau gesagt haben, wann der stattfindet. Genau, also es kam halt im englischen Podcast vor, aber das ist einerseits ist ein Tag am 18. Oktober, also ist geplant, dass da was stattfinden soll und dann vom 14. bis 21. November. Ist also noch ein bisschen hin, aber es ist eben auch Zeit, die man nutzen sollte. Und vielleicht noch eine Information, die Sprechstunde vom Referat für internationale Vernetzung ist im AStA selbst, falls das nicht klar sein sollte. Und der AStA ist neben der Mensa an der Lahn. Ja, die Adresse ist Erlenring 5. Genau. Genau, jetzt würden wir auch nochmal Musik spielen und bevor wir dann zum Sudan kommen. Und zwar gibt es jetzt Manfred Mustermann vom Blumentopf. Und jetzt kommen wir zu einem Überblick, was in der weltweit letzter Zeit passiert ist. Ja, ich möchte heute auf den Sudan eingehen, also was dort passiert. Nämlich jede Menge. In den letzten Tagen sind viele Studierende dort auf die Straßen gegangen. Das Ganze begann am 16. Juni, also letzten Samstag, und wurde durch weibliche Studierende an der Universität von Khartoum initiiert, die in Reaktion auf Preiserhöhungen für Mensaessen und öffentliche Verkehrsmittel auf die Straße gingen. Das Ganze begann um 18 Uhr, als diese sich vor den Wohnheimen der Uni versammelten und entsprechend zu den Wohnheimen der männlichen Studierenden liefen, um diese dann dazu aufzufordern, sich dem Protest anzuschließen. Und gemeinsam ging es dann auf die Straßen in der Nähe von dem Campus. Wenig später wurden sie aber von Polizeikräften angegriffen und auch vertrieben. Die weiblichen Studierenden haben sich dann in ihre Wohnheime wieder zurückgezogen, sind aber wenig später dann auch erneut wieder auf die Straße gegangen. Die Schikanen der Polizei gingen aber auch in den Wohnheimen weiter. Die Staatsdienenden stürmten die Wohnheime und griffen die Menschen mit Tränengas und verbalen Attacken an. Und das Chaos dauerte bis 1 Uhr morgens an. In den Wohnheimen hielten dann die Studierenden gleichzeitig Reden und beschlossen aber auch, am nächsten Tag wieder auf die Straße zu gehen. Um die ganze Situation besser verstehen zu können, ist es wichtig, Folgendes zu wissen. Die Regierung hat angekündigt, die Subventionen für Benzin schrittweise abzubauen. Und das ist nur eine von mehreren Sparmaßnahmen, um den Haushaltsdefizit von 2,4 Milliarden Dollar, um dem entgegenzuwirken, diesem Haushaltsdefizit. Der Sudan hat 3/4 seiner Einnahmen durch die Erdölförderung durch die Unabhängigkeit des Südsudans im Juli letzten Jahres verloren. Und im Mai diesen Jahres betrug die Inflationsrate 30%. Also daran lässt sich schon sehen, wie dramatisch die Lage ist. Und diese Inflationsrate von 30% hat sich insbesondere in gravierenden Nahrungsmittelpreisen niedergeschlagen. Ja, also die Protestwelle wurde von Studentinnen am 16. Juni initiiert und hält auch weiter an. Am 18. Juni zum Beispiel gingen erneut viele Menschen auf die Straße in der Hauptstraße, in der Hauptstadt. Überwiegend Studierende, die sich, wie gesagt, gegen die Kürzungspolitik, gegen diese protestierten. Und erneut wurden diese aber auch auf dem Campus der Universität von Khartoum von Riot Cops angegriffen. Unter anderem waren Sprüche wie Khartoum, Rise up zu hören, Es wurden Reifen angezündet und Straßen blockiert. Auch an der Alia University gingen hunderte Studierende auf die Straßen und ähnliche Szenen spielten sich dort ab wie an der Khartoum-Uni. Selbst der Präsident Bashir gab in seiner Rede an dem Tag zu, dass diese Maßnahmen überwiegend die Mittellosen und Armen treffen werden. Jedoch seien diese notwendig, um Ausgaben zu senken. Naja, das hören wir ja auch in vielen anderen Orten der Welt. Der Staatsapparat rechtfertigt das brutale Auftreten der Polizei damit, dass die Protestierenden die Sicherheit gefährden würden, sowie versuchen würden, für Unruhe zu sorgen und Eigentum anzugreifen. Eine unbestimmte Anzahl von Studierenden wurde an dem Tag auch verhaftet. Bevor ich jetzt weitermache, was jetzt am 19. Juni passiert ist und auch am 20. Juni, also gestern, hören wir erstmal noch einmal ein Lied. Genau, und zwar gibt es diesmal tatsächlich Falk & Jab von Ratatat. Ah ja, und weiter geht's. Ich habe mich bis jetzt auf die Ereignisse am 16. Juni und 18. Juni konzentriert im Sudan und möchte jetzt noch ein bisschen eingehen darauf, was am 19. und 20. Juni sich dort ereignet hat. Also am Dienstag wurden Studierende der Alia-Universität aus den Seminarräumen gejagt, während einige von ihnen auch Klausuren geschrieben haben. Und dies geschah, nachdem eine große Anzahl von sogenannten Sicherheitspersonal gemeinsam mit Studierenden, die mit dem vorherrschenden Regime dort sympathisieren, auf das Campusgelände mit Pickup-Trucks fuhren. Gleichzeitig fanden auch in der Stadt Demonstrationen statt, also in Khartoum, in der Hauptstadt. Diese wurden aber auch wieder von Polizeikräften aufgelöst, mithilfe von Tränengas. Es wurde auch scharf geschossen, aber bisher nur in die Luft. Dutzende Menschen wurden aber auf der Demo auch durch diese Angriffe verletzt. Laut der Studierendenvertretung sind die Studierenden aber motiviert, weiterhin den Druck aufrechtzuerhalten. Und gestern, dem 20. Juni, dieser Tag markierte den 5. der Proteste. Und auch an diesem Tag fanden Demonstrationen statt an diversen Hochschulen. Diese Demonstrationen sind dabei, sich auszubreiten, unter anderem auch an dem College of Banking Sciences wurde von Demonstrationen berichtet. Und erneut auch an diesem Tag wurden die Demonstrierenden von Spezialeinheiten des Staates mit Tränengas und Schlagstöcken angegriffen. Auch andere Mitbewohnerinnen der Stadt schlossen sich diesmal den Studierenden in Protest an. Und auch an der Sudan University kam es an diesem Tag erstmals zu Unruhen. Es wurden erneut zahlreiche Menschen verletzt und festgenommen. Wie viel genau ist jedoch nicht bekannt. Augenzeugen berichten von Anhängern der Regierung, die mit Eisenstangen versuchten, gewaltvolle Auseinandersetzungen auf dem Campus der Khartoum-Universität zu provozieren, um damit wiederum einen Vorwand zu schaffen, die Uni für die nächsten Tage zu schließen. Dieses Vorhaben ging aber bisher nicht auf, aber alleine bei diesem Angriff wurden 7 Studierende verletzt und 4 verhaftet. Ja, das war der Beitrag zu den aktuellen Ereignissen im Sudan und ist auf jeden Fall wert, da weiterhin zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also besonders interessant finde ich auch, dass es von Frauen ausging. Also ja, dass Frauen das initiiert haben. Und sonst, wenn ich jetzt auf einer Videoplattform meiner Wahl danach suche, findet man da was? Oder? Ja, also auf YouTube gibt es eine ganze Menge Videos eigentlich dazu. Sie sind ein bisschen schwierig zu finden, weil die meistens arabisch betitelt sind. Aber auf der International Student Movement Facebook-Seite, auf der globalen, wenn man einfach mal nach International Student Movement auf Facebook sucht, da gibt es einige Bilder, Berichte und auch Videos, Verlinkungen zu Videos, die man dort finden kann. Genau, einfach International Student Movement auf Facebook mal suchen. Und die globale Seite ist das mit knapp 19.000 Anhängern jetzt irgendwie sowas. Ja. Aha. Ja, dann würde ich sagen, gibt es nochmal eine Unterbrechung mit einem Lied. Und dann hören wir noch einige Interviews aus Asien. Und zwar gibt es jetzt Tu das nicht von den Ärzten. Ja, das waren Queens of the Stone Age mit Threes and Sevens. Ja, und ich möchte jetzt an dieser Stelle ein Interview vorstellen, das ich selber mit Aktiven in Taiwan geführt habe. Ich habe dort an einem Forum teilgenommen, wo sich Bildungsaktive vernetzt haben und entsprechend inhaltliche Beiträge auch vorgetragen wurden und sich ausgetauscht wurde zu dem Thema Kommerzialisierung von Bildung. Und die Möglichkeit habe ich dann genutzt, um auch mich mit einer Aktiven auszutauschen und diese zu diesem Thema zu befragen. Und dazu hören wir jetzt mal ein paar Ausschnitte aus dem Interview. Und los geht's mit Frage 1. Okay. Hello. What kind of problems do you face within the education system in Taiwan? I guess it's basically the same problems that other countries in the world are facing. Like right now in Taiwan is a very serious problem in privatization, that the education is mostly privatized. Like students are being forced to select the most profitable departments or the subjects they're going to study in the university. And in the future, they are already decided by what they are, what they learn in the university, and they are decided to get into certain job market. Mm-hmm. And we think that this kind of education is more or less like a education factory. You are promoting, you are producing more and more so-called knowledge workers, but they are actually knowing nothing because they only are restricted to certain knowledge that are useful in, say, the company or in the factory. Also, um das kurz zusammenzufassen, sie meint, dass grundsätzlich in Taiwan dieselben Probleme vorherrschen wie auch anderswo in der Welt. Die zunehmende Privatisierung ist ein großes Problem und bereits weit vorangeschritten. Bildung ist eigentlich überwiegend privatisiert in Taiwan. Studierende wählen die Studiengänge, die den höchsten Gewinn versprechen und was sich dann auch entsprechend auf dem Arbeitsmarkt am besten verwerten lässt. Oder was sie zumindest meinen, was sich vielleicht in Zukunft am besten auf dem Arbeitsmarkt verwerten lässt. Sie meint, es ist wie eine Bildungsfabrik. Die Aktiven meinen aber, dass Bildung mehr sein sollte. Das jetzige Bildungssystem bringt überwiegend sogenannte Knowledge Workers hervor. Also Wissensarbeiterinnen könnte man das übersetzen. Aber diese wissen eigentlich so gut wie nichts, da sich ihr Wissen nur auf in Unternehmen Verwertbares beschränkt. Das meinte sie zumindest. Und weiter geht's mit der nächsten Frage. In what way is education privatized? To what extent do you have private education in Taiwan? Say that because of the budget cuts of the government, so right now more and more universities have to raise their fundings by themselves. Mm-hmm. So right now I'm in the National Taiwan Normal University. They have the problem is that the walls of the campus are being sold to the advertisement companies, and they are selling advertisements on the campus wall. Mm-hmm. And right now, as you can see behind me, there are the bulletin boards, and there are a lot of activities funded by private sections. They are promoting, like saying, studying in the foreign country, spending a lot of money, and also like they are promoting students to get into the oral tests of certain companies, so you can get into the job market more earlier. Mm-hmm. Genau. Also was sie gesagt hat: Die öffentlichen Ausgaben werden auch in Taiwan im Bildungsbereich immer weiter gekürzt. Und dadurch sind natürlich die Hochschulen im Zugzwang, ihre Mittel irgendwie anders aufzutreiben. Und unter anderem an der National Taiwan Normal University werden Wände vermietet an Unternehmen, um entsprechend dort ihre Werbung zu veröffentlichen. Und grundsätzlich wird auf dem Campus, also gibt es wohl viel Werbung, unter anderem auch für private Studienangebote. Und auch Anbieter für mündliche Tests, die mit dem Versprechen werben, dass die Teilnehmenden dann auf dem Arbeitsmarkt entsprechend wettbewerbsfähiger sein würden. Can you tell us a bit about the education movement in Taiwan? Recently, the Ministry of Education in Taiwan is telling their students that they are going to raise the tuition fee recently. Mm-hmm. Like it will be settled down in next month. And today, there are a lot of students, approximately like 30 students, went to the Ministry of the Education and saying that we are not going to pay for this kind of raising tuition fee. And although there are only 30 students in front of the Ministry of the Education, but actually there are a lot of student clubs and unions signing up in this action. And there are more than 20 student clubs and other unions in Taiwan are supporting this action. In this action, we are saying that we are against the raising of the tuition fee, and we are against the privatization of our university, and we urge to have more tax on the wealthy people and cooperation to have more support in the public education. Ja, in dieser Frage ging sie auf die Bildungsbewegung in Taiwan ein. Die Regierung hat vor kurzem bekannt gegeben, dass die Studiengebühren erhöht werden sollen, und die Studierenden wehren sich jetzt dagegen. Und an diesem Tag, wo ich das Interview geführt habe, sind viele Studierende vor das Ministerium für Bildung gezogen, um sich dort gegen die Erhöhung auszusprechen. Und diese Aktion wurde von mehr als 20 Hochschulgruppen und Studierendenvertretungen unterstützt und auch gegen die Privatisierung von Uni, von Bildung, und insbesondere an der Uni haben sie sich da auch ausgesprochen vor dem Ministerium. Und stattdessen fordern sie, dass die Steuern für wohlhabende Menschen in der Gesellschaft erhöht werden, damit Hochschulbildung öffentlich getragen wird. Genau, das war's. And what are the next steps? What are the future plans? After today's protest, we have formed an alliance that that combines about 15 different student clubs, and we are going to have a further action toward this tuition fee. Mm-hmm. Also als nächstes wurde sie gefragt, was so die nächsten Schritte sind für die Bewegung. Und sie meinte, nach der heutigen Protestaktion hat sich ein Bündnis gebildet, welches sich aus etwa 15 Hochschulgruppen zusammensetzt. Und in Zukunft wird dieses Bündnis auch weitere Aktionen gegen die Studiengebührenerhöhung planen. And how are activists organized? The activists in Taiwan are mostly university students, because we have a lot of student clubs in different universities that aiming to urge students to get more involved in the social issues and also to take actions to change the world. And there are also some high school students who are very involved in social activism. Like there are students who are into having a more democratic campus, or they are urging that students are not most they are not supposed to just go directly into the university. They should have more choices other than just study. And in the university, there are a lot of different clubs. For example, in National Taiwan University, in Furen Catholic University, and very many other universities, we have a lot of clubs. We are focusing on labor issues or on environmental issues, and we're also focusing on education issues. This is why this time we have so many student clubs and the unions having a protest in front of the Ministry of the Education. Mm-hmm. Ja, in dieser Frage geht sie darauf ein, wie die Aktiven organisiert sind, also in dieser Antwort. Mit Student Clubs sind Gruppen gemeint, die halt schwerpunktmäßig zu gewissen Themen arbeiten. Ich habe das jetzt mit Hochschulgruppen übersetzt. Also sie meinte, dass es überwiegend Studierende sind, die halt aktiv sind und in verschiedenen Hochschulgruppen organisiert. Diese versuchen, weitere Menschen für gewisse Themen zu gewinnen. Einige Gruppen setzen sich auch insbesondere für demokratische Strukturen an der Hochschule und für mehr Freiräume ein. Und es gibt viele unterschiedliche Gruppen, die sich entsprechend mit verschiedenen Themen befassen und unter anderem auch mit gewerkschaftlichen oder ökologischen Themen. Ja, das waren die Ausschnitte aus dem Interview. Cool, dann würde ich sagen, gibt's nochmal Musik und dann geht's weiter. Und zwar gibt es jetzt Dead Press Hip-Hop. Ja, das war John Paul Jones mit Grind. Ja, ich glaube, während wir zum Musik gehört haben, haben wir darüber gesprochen, dass es einfach frappierend ist, wie viele Parallelen jetzt von dem, was die so in Taiwan erzählt hat, einfach auch hier in Marburg auftauchen. Also was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass mit Wände vermieten, da musste ich sofort an unsere Mensa denken. Das heißt unsere Mensa, also an die Mensa am Ehrenring, wo dieser fette Frosch dranhängt, der für, ich weiß gar nicht, für was er wirbt, ich will es glaube ich auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall, also dass dieses Phänomen, dass man Wände vermietet, halt überhand nimmt und dann einfach diese Kommerzialisierung. Genau, danke schön. Ja. Ja, aber nicht nur der Frosch, sondern es werden ja tatsächlich auch Essenstische vermietet. Also, ne, wenn Unternehmen von außerhalb dort Werbung platzieren wollen, dann mieten sie quasi die Tische. So, ne, okay, zahlen Betrag krass. X und dann dürfen sie dort ihre Flyer hinlegen. Oder die Stände, die wir auch in der Mensa bewundern dürfen manchmal. Müssen. Ja, oder ganze Hörsäle für irgendwelche tollen Podiumsdiskussionen von mehr oder weniger privaten Organisationen, die so semi-wissenschaftlich sind, aber vor allem eigentlich der Werbung dienen. Ja, ja. Oder diese Pappschachteln, Pappfiguren, die dann eben unten im Bistro stehen, die schon mal entführt worden sind. Letztens, was mir auch aufgefallen ist, was ich das erste Mal gesehen habe, dass im Vorplatz beim Hörsaalgebäude der Platz vermietet wurde an einen Finanzdienstleister, der dann richtig groß mit einem kleinen Bus da angefahren ist und Schirme aufgestellt hat und sich da richtig fett platziert hat und entsprechend für sich geworben hat. Das durfte ich auch schon beobachten für einen namhaften Energy-Drink-Hersteller, der dort dicke Werbung gemacht hat. Ja, da war doch jetzt dieses Ruderrennen, ne? Ja, das war ein anderer, und das ist ja auch nicht direkt Unigelände. War das nicht Red Bull? Ja, also das... Das, ja, ich glaube, das wollte Marius immer. Das Rennen war Red Bull, aber das andere waren andere, die mit den drei Krallen. Aber ich meine, das ist ja eigentlich total egal, welche Firma da wirbt. Das ist halt einfach krass, dass diese öffentlichen Gebäude, wo wir gebildet werden sollen und uns weiterbilden, dann für solche Werbezwecke missbraucht werden einfach. Ja, mir fällt da noch ein, dass auch auf den Lahnbergen die Telekom sowas veranstaltet hat, dass sie irgendwelche tollen Köche geholt haben, die dann da oben was gekocht haben, und das war dann so dann die Telekom-Star-Köche. Das gab es aber auch schon in der Mensa hier am Erlenring. Und im Bistro habe ich das auch schon erlebt mehrmals, dass sie da quasi diese Superköche da hatten. Ein Glück. Ja, oder diese Zeitungen, die da immer tausendfach rumliegen in allen Uni-Gebäuden, also da wird bestimmt auch dafür bezahlt, dass dort diese Stände rumstehen. Auf jeden Fall, da ist ja noch Haufen Werbung drin auch, ne? In diese Unikum und Werbung, und oder? Das heißt, ist da auch Artikel drin? Ich habe noch keine gefunden. Ich habe immer durchgeblättert, aber ich hab keine gefunden. So. Das ist die Frage, ob du jetzt nach Presserecht meinst oder nach sonstigen Kriterien. Also, ja. Ich hätte noch eine kleine Meldung zu den USA. Und zwar in Oakland, Kalifornien, sind jetzt vor kurzem 5 öffentliche Schulen geschlossen worden. Passt mehr oder weniger auch in den Kontext. Das ist einfach auch eine Folge von Umverteilung von öffentlichen Geldern, also Kürzungen in anderen Worten ist. Und dass eben auch der Staat dort sehr viel mehr Geld für Beratungsunternehmen und Ähnliches ausgibt, anstatt die öffentlichen Einrichtungen zu finanzieren. Es gab Protest dagegen, mehrere Demonstrationen, und am 15. Juni gab es ein Sit-in von Lehrenden und Eltern und auch Schülerinnen. Und ja, also es wurden eben dennoch auf jeden Fall diese 5 Schulen geschlossen, und eine hat es überlebt, und da ist die Frage, wie lange das noch so überlebt, wie lange die noch überleben wird. Ja, dieser Trend mit den Schulen schließen ist sowieso seltsam. Irgendwie findet das gerade jetzt so alles statt. So in den letzten Monaten ist mir das auch aufgefallen, in Großbritannien, in den USA und in Kanada werden irgendwie jetzt massenhaft irgendwie Schulen geschlossen. Ja, und in Neuseeland hatten wir es doch in der letzten Sendung, wenn ich mich richtig erinnern kann. Da wurden zwar die Schulen nicht geschlossen, aber einfach die Klassen 3-mal so groß gemacht oder so. Ja, das war im Podcast. Ach genau, das war im Podcast, deshalb. Ja, das ist eben auch die Privatisierung, die fortschreitet und öffentliche Schulen verdrängt. Also ich meine, in den USA ist es ja auch, glaube ich, üblicher, dass man, wenn man sich leisten kann, seine Kinder auf jeden Fall auf Privatschulen schickt. Und das ist einfach, denke ich, auch eine Folge davon. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir zu einem Termin über. Nö, machen wir noch Musik? Oder? Ja, okay. Mehr Musik, bitte. Ja, Demokratie. dann gibt es Prodigy Firestarter. Ja, das waren Black Keys mit Just Gotta Be. Ja, wir haben, glaube ich, noch einen kleinen Nachtrag. Also ja, wir haben ja eben angesprochen, dass entsprechend Schulen geschlossen werden in einigen Regionen der Welt, unter anderem auch in den USA. Und der eine oder die andere fragt sich vielleicht, nach welchen Kriterien werden die eigentlich geschlossen? Und dazu habe ich Folgendes zu sagen. Es gibt regelmäßig Rankings auch unter den Schulen, und die werden dann klassifiziert. Und die, die da am schlechtesten abschneiden, die werden einfach abgeschaltet und geschlossen. Genau. Ja, und das mit den Rankings kommt mir ziemlich bekannt vor. Also vielleicht bei Schulen gibt es das ja bei uns nicht, aber wir haben ja das von den namhaften Zeitungen gibt es jedes Jahr ein Ranking. Und diese ganzen Exzellenzprojekte sind ja auch durchaus durch Rankings irgendwie zustande gekommen. Ja. Ja. Was passiert eigentlich mit den ganzen Schülern und Schülerinnen, die dann deine Schule einfach geschlossen wird? Ja, die werden dann verstreut auf andere Schulen. Oder manchmal auch zusammengelegt, also dass dann einfach gesagt wird, okay, ihr geht jetzt alle in die andere Schule. So. Zwei Schulen nebeneinander wird eine dicht gemacht, oder was? Ja, oder man, ja. Dann hat man halt eine Klasse mit 40 statt 20 Schülern. Ist ja auch billiger. Ja. Gut. Ja. Wollen wir noch? Ach ja, Exzellenzinitiative. Dazu wollte ich noch einen kleinen Nachtrag bringen, weil dieser Prozess läuft ja, also das Ganze lässt sich irgendwie in einem Prozess sehen, finde ich, mit der Exzellenzinitiative. Und dazu wollte ich ein kleines Zitat vorlesen aus einem Artikel, der nennt sich "Der Staat zieht sich zurück?" Fragezeichen vom AStA der Freien Universität Berlin. Und in dem Artikel steht Folgendes. Diese Prozesse, also damit sind Prozesse gemeint wie zum Beispiel die Exzellenzinitiative, laufen weitgehend unabhängig von der jeweiligen Zusammensetzung der Landes- und Bundesregierung, da die Gewährleistung der Marktwirtschaft Kernaufgabe des Staates ist. Also das heißt, der Staat organisiert den Wettbewerb. Profitschmälernde Umordnungen gibt es nur, wenn der Markt mit seinen logisch notwendigen und inhärenten... Ja, sprich mit uns. Nein. Nochmal. Profitschmälernde Umordnungen gibt es nur, wenn der Markt mit seinen logisch notwendigen und inhärenten Ökologie wie Kapitalismuskrisen droht oder sich selbst zu zerstören droht. Oder als dritten Punkt, wenn die Ausgebeuteten sich radikal gegenorganisieren. Ja, war jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, es haben doch einige verstanden, was ich sagen wollte. Ja. Notfalls wird ja der Podcast auch wiederholt. Wann wird das passieren? Janik? Genau, am Samstag um 22 Uhr kann man das Ganze nochmal hören. Genau, wenn ihr also nichts anderes vorhabt, dann hört euch den Podcast an und dann könnt ihr das Zitat nochmal in Ruhe genießen, euch durch den Kopf gehen. Andere Möglichkeit ist zu warten, bis wir die Sendung als Podcast hochladen und dann kann man sie... Oder kann man sich das... Zitat unendlich in der Endlosschleife. Und wir bieten das sogar an, dass man sich das runterladen kann. Das heißt, man kann sich es runterladen, die Stelle ausschneiden und die dann nur anhören. Ja, und natürlich darf man auch kommentieren. Also gibt es ja diverse Möglichkeiten über lauter Social Networks, die wir jetzt nicht beim Namen nennen müssen, weil es eh nur ein paar gibt, die ihr alle kennt. Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür, wenn das passiert. Also wir freuen uns über Feedback. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Terminen. Genau. Als erstes der auch sehr wichtige, weiß nicht, ob der wichtigste, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Termin, und zwar vom 3. bis 5. Juli, also nächsten Monat, finden die Hochschulwahlen statt. Und ihr seid alle aufgerufen, da mitzumachen und links zu wählen. Alle Studenten. Ja, alle Studierenden. Ja, also alle Studierenden, warum jetzt diese mehr oder weniger direkte Wahlaufforderung kommt, muss man vielleicht erläutern. Also der AStA in Marburg ist ja doch durchaus dezidiert von mehr oder weniger linken Gruppen besetzt. Und es steht halt zu befürchten, dass das unter Umständen nicht zu halten ist. Und wenn wir dann lustige Gruppen, die sich eher im Konservativ-Rechtsspektrum oder in der angeblich gesunden Mitte zuordnen, dann wird es vielleicht viele Sachen, die wir jetzt unter anderem bei den Terminen vorstellen, einfach nächstes Jahr nicht mehr geben. Und das wäre sehr schade. Aber ich muss sagen, es gibt auch grüne Gruppen, die unterstützenswert sind. Vielleicht nicht alle, aber... Aber deshalb vielleicht an dieser Stelle den grundsätzlichen Aufruf, schaut genau hin, wer sich dahinter verbirgt, hinter diesen Namen der Gruppen. Genau, weil das ist nicht immer so klar. Macht euch im Vorfeld schlauer am besten und nicht erst bei der Wahl selbst. Genau, denn manche Bezeichnungen sind vielleicht auch einfach irreführend und dahinter verbirgt sich nicht genau das, was eben zumindest vom Titel her oder von der Bezeichnung her sein könnte. Steckt dann, das ist jetzt kompliziert ausgedrückt, aber der Name ist nicht immer das, was tatsächlich hinter der Liste sich verbirgt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und so. Ja, so kann man es halt auch sagen. Ja, und wir beschweren uns ja die ganze Zeit über Entdemokratisierung und Das ist einfach eine Möglichkeit, aber informiert euch vorher. Genau. Zu den Sachen, die es dann vielleicht nicht mehr geben würde, wenn es einen anderen AStA gäbe, als es jetzt der Fall ist. Also zunächst einmal beginnt morgen das Bettenhaus Sommerfest und das geht dann auch bis Samstag. Das Schöne daran sind besonders die Workshops, aber auch natürlich die vielen Konzerte, die dann stattfinden werden. Vielleicht zu den Workshops ganz kurz. Am Freitag gibt es um 17 Uhr eins, das heißt Geschlecht und Sprache. Der Workshop bietet eben eine Einführung in die feministische Sprachwissenschaft an und zeigt Möglichkeiten und Ideen für eine gendersensible Sprache auf, was finde ich sehr spannend ist und sonst halt im Kontext uns sehr selten begegnet. Dann gibt es auch einen Theaterworkshop, es gibt die Volksküche mit politischem Nachtisch, da wird halt besonders auf das No Border Camp in Köln-Düsseldorf eingegangen, was auch demnächst sein wird, also ich glaube Ende Juli, wenn ich mich nicht enttäusche. Riot Girl Open Stage, wo dann eben ihr alle aufgerufen seid, eure Instrumente mitzubringen und mitzumusizieren. Dann am Samstag gibt es einen Siebdruckstand ab 14.30 Uhr. Da könnt ihr eure eigenen T-Shirts und alles bedrucken lassen. Graffiti-Workshop, Capoeira-Workshop und vieles, vieles mehr. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert, da mal vorbeizukommen und sich das eine oder andere anzugucken. Unter anderem gibt es auch Führung durch das Bettenhaus selbst. Bis Sonntag geht das Ganze, ne? Ich glaube nur Freitag und Samstag. Nur Freitag und Samstag. Ah, ja. Aber es kann sein, dass Sonntag Aufräumparty oder sowas ist. Ich denke, wenn man Samstag mal dort ist, dann kriegt man das schon mit. Genau. Oder Freitag. Der zweite Termin wäre für den Sonntag, den 24.06. angedacht, allerdings in Frankfurt. Da gibt es eine quasi Nachbereitung der Blockupy-Aktion. Das Ganze findet im Haus Gallus statt, Saalbau Gallus in der Frankenallee 111. Und beginnt um 11 Uhr und ist bis 17 Uhr angesetzt. Und die Frankenallee 111 ist in der Nähe des Hauptbahnhofs, nur mal als Richtwert. Ja, also ich glaube, da geht es unter anderem, also neben der Nachbereitung, auch durchaus darum, zu überlegen, wie man da jetzt anknüpfen kann. Und also die Ziele des Blockupy-Bündnisses sind ja, also die inhaltlichen Ziele, durchaus noch nicht alle umgesetzt. Also die EZB und die Troika und unsere lustigen Regierungen machen immer noch, was sie wollen und da ja, wird es weiter Widerstand geben und das soll unter anderem dort koordiniert werden. Obwohl das, was sie wollen, das würde ich jetzt so nicht so unterschreiben. Sie machen schon ganz bestimmte, ganz gezielte Sachen, nicht das, was sie wollen. Aber ja, ich glaube. Aber das können wir ja zum Inhalt einer nächsten Sendung von uns machen, dass wir darüber diskutieren, wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Dann kommenden Mittwoch am 27.06. um 19.30 Uhr im Hörsaal H, der Filfag. Das ist quasi dieser Aufgang, der, wenn man durch den Haupteingang geht, eben geradeaus sich befindet. Dort findet eine Veranstaltung statt vom Referat für Antifaschismus und Antifaschismus und Antirassismus des AStA Marburg in Zusammenarbeit mit Antifa Ratschlag. Diese Veranstaltung heißt Weg mit dem Marktfrühshoppen Ausrufezeichen oder Warum mit Burschen nicht zu spaßen ist. Die Person, die dort referieren wird, ist Dr. Alexandra Kurt aus Gießen und sie hat eben gearbeitet zu Thema Männerbünden und Rechtsextreme und NPD und wird dann eben auf dieses Thema eingehen. Auch passend dazu am Donnerstag, also am Tag drauf, hat die aktive Fachschaft Geschichte und das Referat für Hochschulpolitik des AStA Marburg eine Veranstaltung zu Mechterstädt organisiert, die da heißt Marburgtal Mechterstädt auf der Flucht erschossen. Diese findet in der Filfag im Raum 09C12 statt. Das ist im C-Turm und ich merke gerade, ich habe mir die Uhrzeit nicht aufgeschrieben. Ja, kein Problem. Kommen eigentlich jetzt auch ans Ende der Sendung in aber vielleicht die Uhrzeit, also ich denke mal, wenn man der Filfag am Donnerstagabend sein wird, wird das ausgeschildert sein. Genau. Im Histobistro kann man jederzeit nachfragen und vielleicht hat die aktive Fachschaft auch eine Website, wo man sich da informieren kann. Damit verabschieden wir uns. Tschüss und bis zur nächsten Sendung. We are anonymous, we are legion, expect us. Ach nee. Stimmt gar nicht.